Eine schreckliche Nacht. Papageno! Bist du noch bei mir? Ja, freilich. Wo denkst du, befinden wir uns? Wo? Ja, wenn's nicht finster wäre, wollte ich's dir schon sagen. Aber so? Oh, weh. Was ist? Mir ist gar nicht wohl bei der Sache. Du hast Furcht, wie ich höre. Furcht eben nicht, nur eiskalt läuft's mir über den Rücken. Oh, weh. Ihr Fremdlinge, was sucht ihr? Was treibt euch an, in unsere Mauern zu dringen? Freundschaft und Liebe. Bist du bereit, sie mit deinem Leben zu erkämpfen? Ja. Du unterziehst dich jeder Prüfung? Jeder. Reich mir die Hand. So. Papageno, willst auch du die Weisheitsliebe erkämpfen? Kämpfen ist meine Sache nicht. Ich verlange auch im Grunde gar keine Weisheit. Ich bin so ein Naturmensch, der sich mit Schlaf, Speise und Trank begnügt. Und wenn es mal sein könnte, dass ich mir ein schönes Weibchen fange... Die wirst du nie erhalten, wenn du dich nicht unseren Prüfungen unterziehst. Worin besteht diese Prüfung? Dich allen unseren Gesetzen zu unterwerfen. Selbst den Tod nicht zu scheuen. Ich bleibe ledig. Wenn nun aber Sarastro dir ein Mädchen aufbewahrt hätte, das an Farbe und Kleidung dir ganz gleich wäre. Mir gleich. Mir ganz gleich? Ist sie jung? Jung und schön. Und heißt? Papagena. Wie? Papa? Papagena. Papagena. Ach, die möchte ich aus bloßer Neugierde mal sehen. Sehen kannst du sie. Ja? Ja. Aber wenn ich sie gesehen habe, dann muss ich sterben. Ich bleibe ledig. Es gibt, Papageno, eine Möglichkeit, sie zu sehen, ohne sterben zu müssen. Ja? Wenn du so viel Standhaftigkeit besitzt, kein Wort mit ihr zu sprechen. Auch dir, Prinz, legen die Götter ein heilsames Stillschweigen auf. Ohne dieses seid ihr beide verloren. Du wirst Pamina sehen, aber nicht sie sprechen dürfen. Dies ist der Anfang eurer Prüfung.